Bergen von Müll. Dolly, Dolly, ich krieg so viel, überzog das Land wie ein klebriger Schaum. Raubt er den Deutschen den Lebensraum, doch dann, einst über Nacht, ist Deutschland einfach aufgewacht. Gebrockt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Ali, der Türke, wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Mark für Mark hat er abkassiert und so manches deutsche Mädchen massakriert, doch ein Volk stand auf, geschlossen und fest, bekämpfte die Kanakenpest. Oh, jeder Türke wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Oh, jeder Türke wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Windstoß wurde zum Vulkan. Sie riefen raus mit dir, du Türkenschwein. Deutschland muss den Deutschen sein. Sie riefen raus mit dir, du Türkenschwein. Deutschland muss den Deutschen sein. Die Hand in Hand, heil den deutschen Vaterland. Vereint, vereint, steht sie Hand in Hand, heil den deutschen Vaterland. Skinheads für Deutschland, Skinheads für Deutschland, Skinheads. Für Deutschland, Skinheads, für Deutschland. Schlagt auf sie ein, wenn sie bunte Haare tragen. Du brauchst sie nicht erst nach ihrer Meinung fragen. Ich kann sie nur hassen, ich kann sie nicht verstehen. Ich kann sie nur hassen, ich will sie nicht mehr sehen. Für Deutschland.